Das mongolische Gedenkkomitee für Genossen Kim Jong-il wurde am 30. November gebildet. Das Gedenkkomitee beschloss, zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il politische und kulturelle Veranstaltungen wie Gedenktreffen und Filmvorführungen zur Würdigung seines heiligen revolutionären Lebens und seiner unvergänglichen Verdienste zu organisieren.